Brot und Spiele von Scheikmar, gelesen von eben jenem. Kapitel 4. Mater. Die Mutter Herrn S. rollte erneut, seine Transportameise vor sich herschiebend, eine weitere Palette daher. Wir wussten nicht, woher sie die Ameise, von der Palette ganz zu schweigen, denn überhaupt hatte. Aber es spielte auch keine Rolle für ihn, denn er brauchte keine Paletten. Nur hörte ihm seine Mutter nicht zu. Sie hörte ihm nie zu, so dass er sich dazu genötigt sah, sie ihr kurzerhand wegzunehmen, um anschließend erneut ihr zu erklären, dass es kein Projekt von ihm gebe. Es gab nämlich tatsächlich kein Studienprojekt und es würde auch zukünftig keines von ihm geben. Aber versuche das dieser konservativ mütterlichen Person einmal klarzumachen. Überhaupt war Herr S. noch nie auf der Fakultät der öffentlichen Universität gewesen und hatte auch noch nie irgendwelche Vorlesungen besucht. Wie könne er also heute ein Abschlussprojekt vorweisen? Die Mutter aber warf ihm nach seiner Rede einen bösen Blick zu, kam etwas näher an ihn heran und entwendete ihm mit plötzlichem, grazilen Handgriff erneut die Ameise, um vermutlich eine weitere Palette zu beschaffen. Die bereits herangeschafften Paletten, bemerkte er es, waren auf einmal verschwunden, aber dafür standen ihrer Stadt jetzt zwei Einkaufswegen, die es galt, tunlich zurückzubringen, bevor jemand etwas gegen ihn noch aufzubringen gedachte. Zügig schob Herr S. den Einkaufswagen Richtung Freitheater, wo er bereits ein paar andere erblickt hatte. Das Münzschloss des Einkaufswagens war schwergängig und ließ sich auch nach längerer Beschäftigung damit nicht bewegen. Plötzlich berührte ein älterer Herr mit ernstem Gesichtsausdruck seine Schulter und hielt ihm seine leere Handfläche entgegen. Er hatte einen grauen, ungepflegten Vollbart und trug eine zerrissene alte Jeans wie auch eine dreckige rote Kappe. Komplett überrumpelt von der Situation, stolperte er es leicht rückwärts, fummelte eine Münze aus der Hose seines teuren Anzugs, um ihn dem seltsamen Mann zu übergeben. Daraufhin verzog er sein Gesicht zu einem breiten Lächeln, schob kurz darauf mit geübten Handgriffen die Einkaufswegen ineinander und entfernte sich wieder. Herr S. aber stand auf und taumelte zurück zu seiner Familie, die ob seines unangekündigten Verschwindens nun lautstark Kritik äußerte. Die Mutter zog Herrn S. jetzt am Arm in Richtung des technischen Plateau, wo ein älterer Herr mit weit fortgeschrittener Glatze und Spitzbart lauerte. Er war scheinbar einer der Lektoren dieser Universität und wartete schon begierig auf etwaige Fragen der Besucher, um sie nach kurzem Abtasten seines grauen Bartes theatralisch zu beantworten. Ende des vierten Kapitels. Gelesen von Schalkmar. Das geht Ding Dong, Ding Dong, mit Flöten und mit